Ein unscheinbares Bürogebäude am Inneren Ring in Brüssel, ein paar Minuten entfernt vom Europäischen Parlament und der EU-Kommission. Ein kleines Metallschild mit der blau-rot-gelben Flagge der tibetischen Exilregierung weist darauf hin, dass sich das Tibet-Büro Brüssel im dritten Stock befindet. Hier residiert höchst bescheiden Tashi Wangdi, der Vertreter des Dalai Lama. Der Kontakt zu den europäischen Institutionen ist für die Exil-Tibeter enorm wichtig. Schließlich steht die EU-Kommission in ständigem Austausch mit der Regierung in Peking. Regelmäßige Kontakte gibt es auch zwischen dem Europäischen Parlament und der Volksrepublik China. Das sei auch gut für die Sache Tibets, sagt Tashi Wangdi, solange die Europäer bei jedem Gespräch die Situation in Tibet und die Menschenrechtsverletzungen dort ansprechen. Es ist sehr wichtig, das Thema am Leben zu halten und es immer wieder vorzubringen, damit die chinesische Führung nicht glaubt, einfach so weitermachen zu können mit der derzeitigen Politik. Es ist wichtig, die Sorge über die Situation bei allen Gesprächen einzubeziehen. Dass Europas Politiker die Sorge um die Lage in Tibet auch wirklich vorbringen, daran hat Tashi Wangdi keinen Zweifel. Das Thema Tibet und die Menschenrechte gehörten inzwischen bei China-Gesprächen einfach dazu. Ohne eine Spur von Stolz erzählt der schmale Mann in dem braunen Wolljackett von der Bereitschaft, mit der viele in Brüssel ihn anhören, wenn er über die schwere Situation seiner Landsleute berichtet. Tashi Wangdi sieht es dabei eher als Vorteil, dass die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik China zunimmt. Je mehr Kontakte, desto mehr Öffnung und desto mehr Möglichkeiten, die Situation in Tibet zu verbessern, so hofft der Vertreter des Dalai Lama. Und schließlich arbeitet in Brüssel nicht nur eine starke Lobby für engere Kontakte zur Wirtschaftsmacht China. Auch die Freunde Tibets haben sich organisiert. So gibt es im Europäischen Parlament seit 20 Jahren die Tibet Intergroup, der 100 Europaabgeordnete aus allen Parteien angehören. Vorsitzender ist der hessische CDU-Europaabgeordnete Thomas Mann. Man muss unbequem sein, man muss auch gegen den Strom der Beruhigungspillen anschwimmen können. Aber da braucht man Power und ich glaube, die haben wir. Wir dürfen dabei nicht nachlassen. Man muss bei Verhandlungen versuchen, Ergebnisse gemeinsam mit zu erzielen. Und ich denke, so allmählich setzt sich das genauso bei vernünftigen Chinesen mit durch. Ist doch nicht ein Volk, das man in eine Schublade reinbringen kann und sagen kann, ihr sagt, ihr habt in Sachen Tibet nichts bewegt, also können wir mit euch nicht reden. Quatsch. Wir sagen nein, schaut nach, geht in jedes Detail mit hinein. Wo können wir uns einigen und wo gibt es immer noch Unterschiede? Engagement für Tibet im Alltag europäischer Politiker ist ein zähes Geschäft. Treffen sich EU-Kommission oder Europaparlamentarier mit chinesischen Gesprächspartnern, wissen die Chinesen genau, was sie erwartet, die mehr oder weniger energisch vorgebrachte Sorge über die Unterdrückung der Menschen in Tibet. Die SPD-Europaabgeordnete Evelyn Gebhardt über die Reaktion ihrer chinesischen Gesprächspartner. Das ärgert sie richtig. Das ist auch gut, dass es sie ärgert. Das bedeutet also, dass es nicht egal ist, was wir sagen, dass wir Einfluss haben. Bei der letzten Sitzung, die wir gemeinsam in Beijing hatten, waren sie dann so verärgert, weil wir so penetrant waren, was Menschenrechtsfragen und Tibet anging, dass sie am Ende der Sitzung aufgestanden sind und gegangen sind und sich noch nicht mal von uns verabschiedet haben. Also sie nehmen das ernst. Nach allen bisherigen Erfahrungen in Brüssel bedeutet dies vielleicht nun eine Auszeit, aber kein Aus für die Kontakte zu Peking. Trotzdem wäre es manchen Europaabgeordneten lieber, wenn sich nur der Menschenrechtsausschuss mit Tibet befassen würde und die China-Delegation sich allein um die Wirtschaftsbeziehungen kümmere. Doch da macht nicht nur die grüne Helga Trüpel nicht mit. Ich finde das schon eine schwierige Arbeitsteilung. Ich finde, das kann man so nicht machen, weil wir sind ja dann auch vor Ort in China und müssen uns zu allen diesen Fragen ja auch verhalten, wenn wir uns selber ernst nehmen. Das ist meine Position. In der Europäischen Kommission sind Unterschiede durchaus spürbar. EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner spricht deutlich lauter und kritischer die Situation in Tibet an, als dies die EU-Handels- und Verbraucherschutzkommissare tun. Doch für Tashi Wangdi ist es letztlich entscheidend, dass das Thema in der Diskussion bleibt. Das zeigt nicht unmittelbar Wirkung und verändert auch nicht auf einen Schlag die Regierungspolitik in Peking. Aber China will eine wichtige Rolle in der Welt spielen, will eine moralische Autorität sein. Sie behaupten ständig, in Tibet sei alles bestens. China tue sein Möglichstes. Das allein beweist, wie empfindlich sie bei diesem Thema sind. Und das ist wichtig. Wenn dies nicht der Fall wäre, dann wäre die Situation in Tibet viel, viel schlimmer. Seit den Unruhen vor einem Jahr regiert China in Tibet mit enormer Härte. Wie lange die Menschen dort noch stillhalten, fragt sich auch der Vertreter des Dalai Lama in Brüssel. Mit Sorge. Wenn die Menschen in Tibet sich mit Gewalt gegen die Unterdrückung wehren, dann dürfte in Brüssel das Verständnis für die tibetische Sache rasch abnehmen. Tashi Wangdi hofft deshalb auf die Geduld seines Volkes. Wir sind moralisch im Recht. Wenn wir es schaffen, das der Welt und dem chinesischen Volk friedlich und ohne Gewalt in Erinnerung zu rufen, dann werden wir mehr Erfolg haben.